Dialog 5. Am Wochenende wandern wir oft. Machen Sie das auch gern? Ja, manchmal, aber nicht oft. Das finde ich langweilig. Ich spiele lieber... Tennis! Ich auch. Nein, nicht Tennis. Ich spiele seit 15 Jahren Fußball. Jedes Wochenende hat unsere Mannschaft ein Spiel.